Den Spruch hört man weithin schon schallen im Land. Wir wagen mehr Demokratie. Und vor längerer Zeit schon gab Brandis bekannt. Ach, das ist schon fast Nostalgie. Ja, wer wünschte sich nicht eine Reform? Ja, da gehen wir mit Willin konform, yeah. Nur sei jetzt nach Jahren mal offen gefragt, ist wirklich mehr Demokratie schon gewagt? Ja, das wäre eine Reform, ja, das wäre eine Reform. Der Fortschritt wäre wirklich enorm. Ja, das wäre eine Reform, ja, das wäre eine Reform. Der Fortschritt wäre wirklich enorm. Na, da kriegten wir eine ganze Menge Reformen versprochen, so zum Beispiel eine Hochschulreform. Und die, Freunde, die ging dann so. Eine Hochschulreform, hieß es, braucht unser Staat. Der alte Zopf, der muss jetzt weg. Und die Reform, die gedieh dann auch wirklich zur Tat. Nur mit einem besonderen Gag. Denn das Werk mal bei Lichte besehen. Aus einem Zopf machte man 10, yeah. Ein Student wird jetzt ohne Pardon relegiert, wenn er Ordnungsrecht nicht gleich als Hauptfach studiert. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Naja, und dann wurden uns eine ganze Menge andere Reformen versprochen. Da hatte man zum Beispiel festgestellt, dass die reichen Leute zu viel Geld verdienen und zu wenig Steuern zahlen. Wohingegen die kleinen Leute zu wenig Geld verdienen und zu viel Steuern zahlen. Und das sollte geändert werden anhand einer Steuerreform. Naja, und nun sind schon ein paar Jahre ins Land geflossen. Und jetzt stellt Helmut, der Großmäulige, plötzlich fest, dass Reformen Geld kosten. Genauso plötzlich stellt er fest, dass der Staat den Löwenanteil seines Einkommens aus eben diesen Steuern der kleinen Leute bezieht. Was Wunder, die zahlen ja auch am meisten. Messerscharfer Schluss. Wer Reformen will, die kosten ja Geld, darf sich keine Steuerreform leisten. Oder umgekehrt, wer schon mal eine Steuerreform macht, muss auf die Reformen verzichten. Genauer also, wer Reformen will, muss sich die Reformen verkneifen. Eine schöne Logik, was? Naja, also, eine Feuerbestattung ist das nicht gerade geworden. Denn bei der Feuerbestattung, da werden die Leute verbrannt. Mit dem Gerede von der Steuerreform einstweilen noch nur verkohlt. Naja, und dann haben wir noch eine andere sehr schöne Reform bekommen. Eine Reform im Bereich des Berufslebens. Und die geht dann so. Da gibt es auch welche im Lehrersgewand, die sehen statt schwarz lieber rot. Die malen statt Englein den Marx an die Wand, für die gibt's Berufsverbot. Ja, das bricht man jetzt über das Knie und man rettet die Demokratie. Bloß wie, man schafft sie ab, ja, dann ist sie weg. Dann zieht sie kein Lehrer mehr in den Dreck. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Na, und dann haben wir noch eine ganze Menge Reformen bekommen. Zum Beispiel ein neues verschärftes Haftrecht. Das heißt, man darf hier noch weniger, noch länger sitzen. Ein neues Bundesgrenzschutzgesetz, das den dringend notwendigen Einsatz des Bundesgrenzschutzes im Innern, zum Beispiel gegen streikende Arbeiter, regelt. Ein neues Verfassungsschutzgesetz, das dem Verfassungsschutz... Guten Abend, die Herren. Auch jemand hier? Ja, das... Naja, man... Naja, man kennt die ja nicht mehr raus, nicht? Die kommen ja jetzt schon verkleidet, wie normale, also... Hat hier zufällig einer einen mit einem Pappkarton auf dem Kopf gesehen? Die tarnen sich manchmal, ne? Also ein neues Verfassungsschutzgesetz, das dem Verfassungsschutz noch mehr Möglichkeiten bietet, überall herumzuschnüffeln als bisher schon. Und ein neues Ausländerrecht. Und das geht dann so. Luigi und Ali, für die steht's jetzt schlecht. Ihnen bläst man die Freiheit nach Noten. Für sie ist nach neuestem Ausländerrecht die politische Arbeit verboten. Doch wie man uns damals gesagt, ist auch damit mehr Freiheit gewagt. Denn wenn für die Kollegen nix Demokratie, na da haben wir vergleichsweise mehr noch als sie. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Ja, das ist eine Reform, ja, das ist eine Reform. Der Rückschritt ist wirklich enorm. Naja, kurz gesagt, die Reformen, die wir gewollt haben, haben wir nicht gekriegt. Und die wir gekriegt haben, haben wir nicht gewollt. Wie hatte man uns noch vor Jahren gesagt, wir wagen mehr Demokratie. Und man hat nur Reformen nach rückwärts gewagt. Na, auf die Art, da schafft man das nie. Ja, drum wagt mal mehr Demokratie und verstaatlicht die Ölindustrie. Und wie schon der Name Volksherrschaft sagt, werden Bosse und Bankern zum Teufel gejagt. Ja, das wäre eine Reform, ja, das wäre eine Reform. Der Fortschritt wäre wirklich enorm. Ja, das wäre eine Reform, ja, das wäre eine Reform. Der Fortschritt wäre wirklich enorm. Düsseldorf. Die Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags haben durch Mehrheitsbeschluss ihre Bezüge um 43% erhöht. Gefragt, ob ein solches Vorgehen nicht den stabilitätspolitischen Bemühungen der Bundesregierung widerspreche, äußerte ein Sprecher der Abgeordneten, das könne man nicht behaupten. Schließlich stellten die Abgeordneten ja nichts her, was späterhin im Preise steigen könne. Bonn. Wie gemeinhin bekannt, hat die Bundespost in diesem Jahr wiederum ihre Gebühren kräftig angehoben. Wie soeben bekannt wird, sind von der neuen Gebührenerhöhung Hirtenbriefe ausdrücklich ausgenommen. Ein Sprecher des zuständigen Ministeriums äußerte, die neue Gebührenerhöhung sei notwendig geworden, da die Druckkosten für die durch die neue Gebührenerhöhung notwendig gewordenen neuen Gebührenhefte stark gestiegen seien. Düsseldorf. Das Nordrhein-Westfälische Landesamt für Verfassungsschutz teilte heute auf einer Pressekonferenz mit, es sei ihm unter unsäglichen Mühen gelungen herauszufinden, dass die sozialistische Zeitung UZ nunmehr täglich erscheine. Auch ein Sprecher des zuständigen Bundesverbandes der deutschen Industrie zeigte sich besorgt über diese Tatsache und kündigte an, sein Verband werde eine Gegenzeitung unter dem Titel XZ herausbringen. Zur Bedeutung dieses Titels gefragt, äußerte der Sprecher, es sei schon stets Politik der Konzerne gewesen, Arbeitern und Angestellten ein X für ein U vorzumachen. Bonn. Wie soeben bekannt wird, hat der Landesvorsitzende der bayerischen CSU, ein gewisser Franz Strauß, einen erneuten Vorstoß zur Revision des Moskauer Gewaltverzichtsvertrags unternommen. Strauß bedauerte jedoch im Augenblick nichts Genaueres über die Erfolgsaussichten seines Plans sagen zu können, da sich zurzeit keine Gesprächspartner für ihn in Moskau fänden. Bedauerlicherweise habe der Zar schon vor längerem abgedankt. Bonn. Der Parteivorsitzende der SPD, Willy Brandt, wurde heute vor einem Bonner Landgericht vom Vorwurf der schweren vorsätzlichen Verkehrsgefährdung freigesprochen. Brandt hatte mit seinem Kraftfahrzeug an einer Weggabelung den linken Blinker betätigt, dann jedoch den rechten Weg eingeschlagen. Brandt konnte zu seiner Verteidigung glaubhaft anführen, dass ein solches Vorgehen auch sonst stets seiner Praxis entspreche. Mainz. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und Bundesvorsitzende der CDU, Helmut Kohl, ist vor kurzem von seiner Peking-Reise zurückgekehrt. Auf einer ersten improvisierten Pressekonferenz teilte Kohl mit, er freue sich besonders über die weitgehende Übereinstimmung zwischen der CDU-CSU und der chinesischen Partei und Staatsführung. Als erste Gegenleistung werde er, Kohl, noch in diesem Jahr in der BRD die KPCDU-MLAO gründen. Da fragt sich also so manch einer, wie kommen so Preise zustande? Preise für Brot, für Benzin, für Kragenknöpfe. Ach, das geht nicht einfach so. Nein, nein, dem liegen strenge wirtschaftswissenschaftliche Überlegungen der Konzernherren zugrunde. Ja, wir können das ja mal nachprüfen anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal Fleischsalat. Das ist so schön emotionsbeladen, frisst jeder. Nehmen wir mal an, die Hausfrau Erna Hubensack geht einkaufen. Zum Kaufmann Heringskötter an der Ecke. Nehmen wir mal wieder spaßhalber an, der sei noch nicht von den Kaufhäusern sozialisiert worden. Da geht es also hin und stellt fest, dass der Fleischsalat über Nacht um 50% teurer geworden ist, nämlich von 1 Mark auf 1,50 Mark. Völlig verbittert geht die Erna Hubensack zum Kaufmann Heringskötter und sagt: Sagen Sie mal, Herr Heringskötter, wieso ist eigentlich der Fleischsalat so teuer geworden? Na, der Heringskötter, der hat auch nur seine Spanne, sagt er, und er muss auch leben, sagt er, und er hat zwei Kinder, sagt er, und im Übrigen weiß er auch nicht, warum der Fleischsalat teurer geworden ist, nur, sagt er, der Hersteller hat die Preise erhöht. Genau genommen, er meint natürlich keineswegs den Hersteller damit, denn der Hersteller ist ja Arbeiter und hat auf die Preise keinen Einfluss. Nein, er meint den Direktor des Konzerns, der den Fleischsalat durch Arbeiter und Arbeiterinnen herstellen lässt. Na, und uns Erna, die das so genau wissen will, die geht also zum Direktor des Konzerns und fragt den. Nehmen wir mal spaßhalber an, der ließe sich sprechen. Na ja, und der hat auch nur sein Gehalt, sagt er, und seine Gewinnbeteiligung, sagt er, und seinen Bonus, sagt er, und im Übrigen muss er auch leben, sagt er, und er hat zwei Kinder, sagt er, und er hat ein Sommerhaus, sagt er, und er hat eine Yacht, sagt er, mit zwei Mann Besatzung, sagt er, und für die trägt er die Verantwortung, sagt er, und das ist gar nicht so einfach, sagt er, und machen Sie das doch mal, sagt er, und im Übrigen weiß der natürlich ganz genau, warum der Fleischsalat teurer geworden ist. Nämlich, sagt er, weil die Araber schuld sind. Die ägyptischen Baumwollpflücker haben nämlich eine 2%ige Lohnerhöhung bekommen. Und deswegen wird der Fleischsalat bei uns um 50% teurer. Glaubt ihr nicht? Na dann. Hört mal den feinen wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen der Konzernbosse zu. Das geht nämlich so. Im Fleischsalat sind Gurken, das ist doch jedem klar. Und darum wird der Fleischsalat doch teurer dieses Jahr. Und darum wird der Fleischsalat doch teurer dieses Jahr. Klar, ne? Ne? Na schön, also ihr sagt euch jetzt, Gurken waren schon immer im Fleischsalat und die Gurken sind ausnahmsweise mal nicht teurer geworden. Warum wird der Salat teurer? Und überhaupt, ich meine, was hat das alles mit den ägyptischen Baumwollpflückern zu tun? Gemach, wir kommen gleich drauf. Im Fleischsalat sind Gurken, die Gurken sind aus Holland, das ist doch jedem klar. Und darum wird der Fleischsalat auch teurer dieses Jahr. Und darum wird der Fleischsalat auch teurer dieses Jahr. Na schön, sagt ihr euch wieder, die Gurken werden in Holland eingekauft. Dort werden sie eingekauft, weil sie dort billiger sind. Warum wird der Salat bei uns teurer? Und überhaupt, was haben die holländischen Gurken mit den ägyptischen Baumwollpflückern und beide mit unserem bundesdeutschen Fleischsalat zu tun? Ja, ich meine, wenn es vielleicht ägyptische Gurken wären oder holländische Baumwollpflücker, aber so... Im Fleischsalat sind Gurken, die Gurken sind aus Holland und kommen an die Grenze. Dazu braucht es Papiere, das ist doch jedem klar. Und darum wird der Fleischsalat noch teurer dieses Jahr. Und darum wird der Fleischsalat noch teurer dieses Jahr. Naja, so schön. An der Grenze braucht man Papiere. Nicht zum Einwickeln. Nein, nein, zum Einwickeln benutzt man bei uns die Bildzeitung. Damit werden die Gurken eingewickelt, damit werden die Leute eingewickelt, damit wird alles eingewickelt. Nein, wir meinen hier ganz andere Papiere. Wir meinen hier zollamtliche Grenzabfertigungspapiere. Sonst könnte ja jedermann die Gurken aus Holland importieren. Und das wäre dem Direktor des Konzerns gar nicht recht, wegen der feinen wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhänge. Im Fleischsalat sind Gurken, die Gurken sind aus Holland und kommen an die Grenze. Dazu braucht es Papiere, Papier macht man aus Lumpen, das ist doch jedem klar. Und darum wird der Fleischsalat auch teurer dieses Jahr. Und darum wird der Fleischsalat auch teurer dieses Jahr. Nun wollen wir ja nicht behaupten, wir hätten in der Bundesrepublik Deutschland eine Lumpenkrise, ja. Da guckt man sich doch mal im Verteidigungsministerium um und in den ihm übergeordneten Rüstungskonzernen. Da sitzen zu Hause die Lumpen. Außerdem, außerdem meine ich, wenn wir eine Lumpenkrise hätten, hätten wir auch eine Papierkrise. Und wenn wir eine Papierkrise hätten, hätten wir keine Demokratie mehr. Ne? Ist doch klar. Glaubt ihr nicht? Ja. Ist doch logisch. Bei uns steht bekanntermaßen die Demokratie nur auf dem Papier. Ist das Papier futsch, ist die Demokratie im Eimer. Im Fleischsalat sind Gurken, die Gurken sind aus Holland und kommen an die Grenze. Dazu braucht es Papiere, Papier macht man aus Lumpen. Da gibt's auch Baumwolllumpen, Baumwolle aus Ägypten. Doch schreiten dann die Pflücker, nun ist es jedem klar, dass darum wird der Fleischsalat auch teurer jedes Jahr. Dass darum wird der Fleischsalat auch teurer jedes Jahr. Naja, also. Die ägyptischen Baumwollpflücker haben also eine 2%ige Lohnerhöhung bekommen. Nehmen wir also den ursprünglichen Preis des Fleischsalates mal 2. Handelt sich um 2%, ergibt sich bereits ein Herstellungspreis von 2 Mark. Zur Herstellung von einer Tonne Papier braucht man im Durchschnitt aber 1,5 Tonnen Baumwolllumpen. Nehmen wir das Ganze mal 1,5, ergibt sich bereits ein Preis von 3 Mark. Ja, zur Abfertigung einer Wagenladung Gurken an der holländischen Grenze braucht man 5 Bogen Papier. Nehmen wir das Ganze mal 5, ergibt sich ein Preis von 15 Mark. Holland, da kommen die Gurken ja her, hat die Telefonvorwahlzahl 0031, nehmen wir das Ganze logischerweise mal 31, ergibt sich einen Preis von 465 Mark. Im Fleischsalat sind 10% Gurken enthalten, nehmen wir das Ganze mal 10, handelt sich um 10%, ne? Ergibt sich ein Endherstellungspreis von 4650 Mark auf das Viertel von Fleischsalat. In ihrem grenzenlosen Stabilitätsbewusstsein aber verzichtet die bundesdeutsche Feinkostindustrie auf 4.649,50 Mark und erhöht den Preis nur um 50 Pfennig. Und wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass es nur die Arbeiter mit ihren maßlosen Lohnforderungen sind, die die Preise bei uns immer wieder in die Höhe treiben, der wird bei uns nie Wirtschaftsminister. Stehst du nun im Laden und wühlst im Portemonnaie, das Wirtschaftsgeld geht baden, da hilft kein Ach und Weh. Sie lassen dich doch leben in ihrer großen Huld, und geht's mal schief, dann geben sie dir dafür die Schuld. Euch fehlt eben allen das nötige Verantwortungsbewusstsein. Folgt doch mal den Empfehlungen der Bundesregierung und macht einen Käuferstreik. Zum Beispiel für Lebensmittel. Stellt 6 Monate lang das Essen ein. Wird das schon sehen, wie die Lebensmittelpreise purzeln. Und glaubst du solchen Blödsinn nicht, weil er erlogen ist, dann bist du halt ein Bösewicht, dann bist du Kommunist. Habt ihr gemerkt? So schnell geht das. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauerinnen, liebe Fernsehzuschauer. Das 13. Deutsche Fernsehen meldet sich hier aus den wertbeständigen, gepflegten Anlagen der staatlichen Bonner Galopprennbahn. Ein herrliches Bild, meine Damen und Herren, hier in der staatlichen Bonner Galopprennbahn. Die Sonne bricht über die überfüllten Zuschauertribünen. Noch Hunderttausende drängen sich draußen vor den Toren, um vielleicht doch noch Einlass zu erlangen zu diesem epochemachenden, zu diesem historischen, zu diesem wahrhaft einmaligen Ereignis, zum ersten großen Hindernislauf um die goldene Nase in der BRD. Tja, meine Damen und Herren, die beiden Hauptkontrahenten des heutigen Tages sind die beiden Jockeys McLone, Lohn und Payroffit. Profit. Und da, meine Damen und Herren, ist das Feld bereits auf der Strecke. Payroffit reitet Konjunktur, unterstützt von seinen Stallgefährten Kapital, Dividende und Inflation aus dem Rennstall Rendite. Um das Pferd von McLone, das muss hier nachgetragen werden, meine Damen und Herren, gab es gleich zu Beginn des Rennens einen riesigen Skandal. An sich hätte Lohn hier heute Stabilität reiten wollen, und Stabilität nun, das ist doch ein Pferd, auf das viele, gerade der kleinen Sparer, der kleinen Wetter hier auf dem Rennplatz ihre gesamten Ersparnisse gesetzt hatten, aber da wurde Lohn vom Sattelplatz weg, kurz vor dem Start, Stabilität gestohlen und ist nun wohl irgendwo hier in den wertbeständigen Anlagen versteckt. Ja, so blieb denn McLuhan nichts anderes übrig, als auf ein immer wieder stark nachhinkendes Ersatzpferd namens Sozialpartner umzusteigen und die vielen kleinen Wetter hier auf dem Rennplatz sehen ihre Chancen um ein erhebliches verringert. Aber in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, biegt das Feld bereits in die Zielgeraden, da naht die Entscheidung im großen Hindernislauf um die goldene Nase, an der Spitze noch immer Konjunktur, danach Kapital, Dividende, weit abgeschlagen, weit zurückgefallen, müßig Lohn auf Sozialpartner. Tja, meine Damen und Herren, an sich, ja. Es ist ein turbulentes Leben hier auf diesem Rennplatz. Ja, an sich, meine Damen und Herren, hätte ihn heute hier Stabilität tragen sollen. Und Stabilität, nun, das hätte sicherlich den Sieg oder einen besseren Platz für Lohn bedeutet. Aber Stabilität ist eben nicht mehr da. Und so muss er mit dem doch immerhin schon etwas abgehalfterten Sozialpartner vorlieb nehmen, der überdies gedopt zu sein scheint, künstlich beruhigt worden zu sein scheint. Denn immer dann, wenn McLuhan auf einer Gefällstrecke den Abstand zu Peyroff etwas verringern konnte, immer dann blieb Sozialpartner plötzlich unvermittelt stehen und scheute. Das konnte nicht gut gehen. So konnte denn Peyroffit dort hinten auf dem steilen Anstieg gleich hinter der Talsohle Konjunktur kräftig die Peitsche geben und damit den entscheidenden Vorsprung herausholen. Tja, meine Damen und Herren, aber da sind Sie jetzt da. Brechen Sie an, die letzten spannenden Sekunden. Das Finish hier im großen Hindernislauf um die goldene Nase. An der Spitze noch immer Konjunktur, danach Kapital, Dividende. Aber da schiebt sie aus dem Hintergrund hervor. Inflation zieht vorbei an Dividende, vorbei an Kapital. Und da, ja, ist denn das die Möglichkeit? Da beginnt, meine Damen und Herren, da beginnt Inflation noch einmal zu galoppieren. Ja, wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren, diese Kraftreserven. Und in diesem Augenblick, ja, da gehen Inflation und Konjunktur Kopf an Kopf durchs Ziel. Wer die Nase... Wer die Nase im Einzelnen vorn gehabt hat, ist von hier aus nicht zu erkennen. Das wird das Zielfoto entscheiden müssen. Es ist an sich ja auch gleichgültig, denn auf jeden Fall geht die goldene Nase an den Rennstallrendite, der mit Kapital und Dividende auch die Plätze belegt. Weit abgeschlagen, weit zurückgefallen folgen sodann McLuhan mit Sozialpartner und Fiskus. Nun, Fiskus, ein Pferd, dem von Fachleuten hier auf dem Rennplatz ohnehin nur eine Außenseiterchance zugebilligt worden war und das dann auch gleich mühelos auf den ersten Metern von Kapital und Dividende schon überholt wurde. Ja, hier hat wohl doch das bessere Training den Ausschlag gegeben, das intensivere Training auf den fetten Weidegründen Liechtensteins und der Schweiz. Für Kapital und Dividende eine Selbstverständlichkeit, Fiskus hatte hier wie immer das Nachsehen. Den siebten Teilnehmer, Reform aus dem Gestüt Brandt, nun, den kann man wohl nur noch unter ferner Liefen melden. Nach 3 Runden Rückstand ist hier offensichtlich entmutigt aufgegeben worden. Schade, schade, jammer, schade wäre Reform mit dem Spiel gewesen, hätte das Bild hier möglicherweise ganz anders ausgesehen. Fazit, einige wenige Gewinner können hohe Quoten horten. Horten, das Gros der kleinen Leute, das auf Stabilität gesetzt hatte. Ja, meine Damen und Herren, das Gros der kleinen Leute, das auf Stabilität gesetzt hatte, sieht sie um die Ersparnisse betrogen und murmelt ein bitteres Verflixt. Tja, meine Damen und Herren, da kann man nur sagen, der Rennstallrendite konnte durch den heutigen Sieg die Summe seiner Preise ein weiteres Mal erhöhen. Weitere Preiserhöhungen werden da wohl ins Haus stehen und daran wird sich wohl auch wenig ändern, wenn sich nicht Fiskus und Reform zu einer völlig neuen Taktik durchringen. Bisher hatte Fiskus stets Kapital und Dividende einseitig unterstützt, nach hinten abgeschirmt, war dadurch selbst in Schwierigkeiten geraten und hatte so Inflation und Konjunktur den leichten Sieg ermöglicht. Wenn sich nicht Fiskus und Reform in Zukunft mit Lohn verbünden, werden sie wohl auch weiterhin die Gewinne immer wieder abgeben müssen. Tja, meine Damen und Herren, in diesem Augenblick, ja, da meldet sich bereits das Studio. Ich höre die Schaltzentrale, die Sendezentrale. Meine Zeit sei abgelaufen, höre ich. Ich hätte bereits zu viel gesagt. Ja, meine Damen und Herren, das ist wohl gut möglich hier vor der grandiosen Kulisse der wertbeständigen Anlagen. Aber da meldet sich auch mein Reportergewissen und ich muss Sie fragen, dürfen wir in dieser so wichtigen Situation, die uns schließlich alle angeht, einfach schlicht zurückgeben zur Schaltzentrale? Oder müssen wir uns nicht viel mehr der Dinge selbst annehmen, um weitere Räubereien an Lohn zu verhindern? Ich übergebe an Sie. Meist kommt dann so im Publikum der erste Zwischenruf an der Stelle, der Zwischenruf der Jungen Union, der geht immer so. Herr Kittner, ich hätte da mal eine Frage. Spinnen Sie doch hier nicht immer rum. Ich meine, bei uns kann doch immerhin jeder das werden, was er will. Stimmt. Ja, steht sogar im Grundgesetz verankert. Jeder hat das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes. Ne? Es hat zwar keiner ein Recht auf Arbeit an sich, aber wenn er was findet, darf er das frei wählen. Ne? Also das ist ganz klar. Das geht also in der Praxis, geht das so, man geht hin zum staatlichen Wahlbüro, steht draußen so ein Schild dran, Arbeitsamt. Ne? Ist so ein Geier drunter, müssen ja zeigen, für wen sie arbeiten. Ne? Geht man hin, sagt man, guten Tag, entschuldigen Sie bitte, ich möchte gern unter Berufung auf das Grundgesetz, möchte ich gern meinen Arbeitsplatz frei wählen. Darf ich mal bitte die Wahlkabine sehen? Die Wahl ist doch wohl geheim. Hm? Da zeigen die einem so die Wahlvorschlagsliste, was sie da alles so haben. Nicht? So Dreher, Schlosser, Hilfsarbeiter, Lehrer, Schaffner, Fräser, Fabrikbesitzer. Sei das Letzte, das nehme ich. Sagt der, tut mir leid, fragen Sie bitte in 30 Jahren nochmal nach, wir haben gerade keine Lehrstellen frei. Nicht? Außerdem sagt er, wissen Sie, also ich weiß auch nicht, ob es in 30 Jahren noch Zweck hat, weil Sie müssen wissen, Fabrikbesitzer, das ist einer von den Berufen ohne Zukunft. Es werden immer weniger. Ne? Also, man kann es natürlich auch umgekehrt sehen. Man könnte sagen, Fabrikbesitzer ist ein Beruf mit großer Zukunft. Es werden immer mehr. Und dafür wäre ich. Wir werden nicht ruhen und rasten, bis wir nicht auch in unserem Land endlich ein Volk von Fabrikbesitzern sind. Dass uns allen alle Fabriken gehören. Aber haben wir natürlich beim Arbeitsamt noch nicht gesehen. Nicht? Also wenn man da so reinkommt, sitzt ja mal da, muschelt so vor sich hin. Nicht? So. Komm mal rein, sag mal, guten Tag, Herr Arbeitsamt. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte gern Fabrikbesitzer werden. Was kann ich tun? Fabrikbesitzer wollen Sie werden? Gehen Sie nur nach drüben. Ja, also mal unter uns, er meint nicht Österreich damit. Ja, also ganz im Gegenteil. Nein, wir können ja mal eben für die es jetzt noch nicht gemerkt haben, hier ein kleines Lehrspiel veranstalten. Ich wollte euch bitten, ehrlich mitzuspielen, ich tue es auch. Ich wollte mal fragen, ist hier jemand unter uns, der nicht gerne mal so 4 Wochen lang oder auch ein Leben lang das Leben eines Millionärs führte? Hm? Freunde mit all den schweren Belastungen? Hm? Immer durch die Südsee schippern müssen, wird man leicht seekrank. Hm? Ich stelle fest, alle ehrlich, alles auch keine Kostverächter. Kann man ja verstehen, wenn es im Urlaub wird man doch gerne mal wie so ein Millionär. Hat man das ganze Jahr über dafür gearbeitet, ne? Da wollte ich mal fragen, weil hier jeder gern Millionär werden möchte. Ich wollte mal fragen, sind hier im Saal in ausreichender Anzahl Millionäre vertreten? Hand hoch, die Millionäre? Keiner. Ich will mal was sagen, das geht mir jetzt schon seit 2 Jahren so. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich will mal was sagen, ihr wart alle zu dumm oder zu faul. Sonst wird das doch, nicht? Denn jeder kann das werden, was er will. Ich weiß, ich kenne den Einwand, er sitzt jetzt hier unten und sagt, ja, sagt er. Aber ich bin ja noch jung. Mit 35, da bin ich aber mindestens 35, nicht? Also, mal unter uns, mit 35, da zerrinnt dieser Traum immer, da merkt man es dann. Ist natürlich etwas Wahres dran, wie an jedem Kern ist auch hier ein wahrer Pudel. Freunde, wir haben da alle noch eine echte Chance, Millionär zu werden. Einfach abwarten. Wenn das 2 Pfund Brot da mal wieder 19 Millionen Mark kostet, ne, kannst du dann für 2 Milliarden 4 Haltestellen Straßenbahn fahren. Ne? Also, gab's schon mal bei uns. Und dann, es gibt noch einen sicheren Weg und ich bin ganz froh, also das sollte mal unter uns bleiben. Komm mal zusammen hier, ja? Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr Millionär werden wollt, Freunde, lernt auf Studienrat. Mhm. Da wird man Millionär. Ich kenne einen, der hat als einfacher Studienrat angefangen, heute wird er auf 37 Millionen Mark geschätzt. Strauß heißt er. Also, ich verbitte mir den Lacher da unten, ihr wollt doch auch nicht behaupten, der habe sich auf andere Art und Weise bereichert, nicht? Das habe ich nicht gesagt, also der Prozess ist mir zu teuer, nicht? Das war ihr. Ich habe nichts weiter gesagt, das wollen wir aus juristischen Gründen festhalten, als dass treu und redlich, wie dieser Strauß veranlagt ist, hat er von seinem Studienratsgehalt, hat er mal Mark für Mark beiseite gelegt, bis die 37 Millionen voll waren, nicht? Könnt ihr mal sehen? Könnt ihr mal sehen, was unsere Lehrer so verdienen. Ne? Also fast 2 Millionen im Jahr. Jetzt weiß ich auch, warum sich die Linken immer so gern in die Lehrerposten schummeln. Ne? Es wird sich ja auch bei den Rechten schon herumgesprochen haben, dass unser stolzes Heer die beiden letzten Weltkriege eben doch nur beinahe gewonnen hat. Das soll jetzt anders werden. Was nämlich Hindenburg und Wilhelm II., Keitel und Hitler nicht gelungen ist, das wäre sicherlich Dr. Keitel und Dr. Hitler, Dr. Hindenburg und Dr. Wilhelm II. Ein leichtes gewesen. Deswegen gibt es jetzt in der BRD Bundeswehruniversitäten. Die Schule der Nation wird zur Hochschule der Nation, der Marschallstab im Tornister zum Doktorhelm in der Aktentasche. Für alle also, die es da immer noch nicht gemerkt haben, hier den Versuch einer Bundeswehr-Universitätsdienstvorschrift. Ich habe es nach Sachgebieten geordnet. Voraussetzungen zum Studium. Die Voraussetzungen zum Studium sind hohe solche. Als wissenschaftliche Qualifikation für die Aufnahme des Studiums an der Hochschule der Nation dient eine genaue Kenntnis der Rangabzeichen des Heeres. Im Fach Politologie sind beste Ergebnisse im stehend freihändigen Schießen auf Pappkameraden erforderlich. Im Fach Germanistik ist eine profunde Kenntnis der einschlägigen Casinowitze erwünscht. Im Fach Philosophie ist ein erfolgreicher Abschluss des Konfirmandenunterrichts unabdingbar. Zweitens, Ausrichtung. Die Ausrichtung der Hochschule der Nation ist eine positive solche. Die Verbreitung von sogenannten Antithesen ist deshalb nicht erwünscht. Vielmehr war es schon stets stolze Tradition des deutschen Heeres, für die Verbreitung von Prothesen im Volke zu sorgen. Drittens, Mitbestimmung. Die Mitbestimmung findet nach dem Prinzip der Drittelparität statt. Es bestimmen je ein General des Heeres, der Marine und der Luftwaffe auf dem Befehlswege. Es handelt sich darum auch um ein sogenanntes Studium Generale. Viertens, Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung der verpassten Studentenschaft findet durch den Kompaniefeldwebel statt. Jeder Studierende ist darüber hinaus berechtigt, sich über abweichende Meinungen selbst Gedanken zu machen. Das Nachdenken findet in der Arrestzelle statt. Fünftens, aus dem Vorlesungsverzeichnis. Politologie. Der Gefechtspanzer Leopard und seine verschiedenen Einsatzmöglichkeiten zur Rettung der Demokratie im Innern. Gastreferat General Pinochet, Chile. Kinetik. Die Rolle des Kriegsdienstverweigerers als bewegliches Ziel in der Grundausbildung. Anschließend Übung über das Abfassen von Schießunfallberichten. Ernährungswissenschaften. Die Gulaschkanone, ihre Rolle und Funktion in Krieg und Frieden. Anschließend gemeinsames Erbsensuppenfassen mit Verdauerlauf zur Unteroffizierslatrine. Leitung Stabskoch Professor Dr. Unterschleif. Geografie. Das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1428 unter besonderer Berücksichtigung der urdeutschen Gebiete Südtirol, Burgund, Kamerun und Sumatra. Anschließend Seminar zur Erlangung des kleinen Revanchismus-Scheines über die Veränderung von Landkarten mit atomaren und konventionellen Mitteln. Jura. Das deutsche Bajonett und seine Anwendungsmöglichkeiten bei Arbeiterunruhen. Soziologie. Soldatenbraut und Offiziersgattin. Eine vergleichende Betrachtung. Anschließend getrennte Übungen. A für höhere Dienstränge, der Handkuss und seine staatstragende Bedeutung im Casino mit Damen. B für gemeine Mannschaften und niedere Dienstränge, gemeinsamer Bordellbesuch. Ökonomie. Das Bundeswehrbeschaffungsamt und seine verschiedenen Möglichkeiten für Dienstränge vom Hauptmann an aufwärts. Anschließend Übungen über das glaubwürdige Auftreten vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Friedensforschung muss aus Mangel an Referenten leider ausfallen. Kanntet ihr schon den Unterschied zwischen gewöhnlichem Wasser und der Bundeswehruniversität? Gewöhnliches Wasser ist flüssig. Die Bundeswehruniversität ist überflüssig. Bericht eines Mitglieds der Jungen Union über die Weltfestspiele oder aber auch wie es wirklich war. Als wir an die Grenze kamen, fing es gleich an. Zur Tarnung trugen die verkniffenen Phobos freundliche Gesichter und sagten laut und deutlich guten Tag. Uns konnten sie aber nicht täuschen. Als wir dann nach Berlin kamen, wurde es bezeichnenderweise gleich dunkel. Wir aber waren da und die Festspiele konnten beginnen. Am nächsten Morgen begannen wir dann gleich mit unserer Aufklärungsarbeit und zogen alle unsere gelben Hemden an. Dann marschierten wir ins Stadion hinein. Das Stadion war zur Begrüßung der jungen Union durch den Rest der Weltjugend überfüllt. Auch einige andere marschierten noch mit ein. Die meisten aber waren sauer auf Honecker und seine Marionetten und zeigten ihm voll Wut die geballte Faust. Am nächsten Morgen begannen wir dann gleich mit unserer Diskussionsarbeit. Die Machthaber dort drüben ließen uns unsere Meinung nicht frei äußern. Um dieses zu vertuschen, ließen sie uns unsere Meinung aber doch frei äußern. Die junge Union fordert darum rückwirkend noch einmal ihre Meinung frei geäußert haben zu dürfen. Dabei hörten die jungen Menschen aus der sogenannten DDR unsere Meinung wirklich gern. Viele junge Leute haben immer wieder laut und herzlich gelacht, wenn wir sie äußerten. Überhaupt ist alles viel uniformer als bei uns. Überall liest man Inschriften wie Frieden, Freundschaft, Solidarität und nicht ein einziges Mal Mercedes, VW, Coca-Cola oder ITT. Bei uns dagegen ist es nicht so uniform. Bei uns dagegen ist es nicht so uniform. Da liest man überall Mercedes, VW, Coca-Cola oder ITT. Und nicht ein einziges Mal Frieden, Freundschaft, Solidarität. Nur die linken Radikalinskis malen es immer wieder an die Fabriken und Universitäten. Dagegen wird die junge Union sich aber weiterhin wehren, denn man sieht ja, wohin Frieden, Freundschaft und Solidarität führen. Hinterher steht nirgends mehr ITT. Ich hatte mir auch einige Bananen und Apfelsinen mitgenommen, um sie an die Eingeborenen zu verteilen. Leider habe ich sie dann mit den Südfrüchten verwechselt, die ich dort drüben erhielt und wusste nicht mehr, welches die richtigen Westlingen zum Verteilen waren. So musste ich sie alle allein auffressen. Das ist eine große Schikane der Machthaber dort drüben. Wenn die vielen geknechteten Menschen auf dem sogenannten Festival trotzdem einen fröhlichen und beschwingten Eindruck machten, so lag das zweifellos daran, dass die Freude befohlen war. Die ganze sogenannte Volksarmee stand auf dem Alex herum, um jeden sofort zu erschießen, der ein missmutiges Gesicht machen würde. Zur Tarnung trug die vertierte Soldateska bunte Festivaltücher über den Uniformen und sang und tanzte mit den anderen. Uns konnten sie aber nicht täuschen. Bedauerlicherweise ist die Jugend dort drüben bereits so gut gedrillt, dass niemand die gute Laune verlor und infolgedessen keine größeren Schießereien notwendig wurden. Eines ist mir noch aufgefallen. Überall las und hörte man die Worte für antiimperialistische Solidarität. Was soll das? Was heißt das? Was hat das zu bedeuten? Auch der Katzer und der Blüm konnten es mir nicht erklären. Erfreulicherweise ist die freie Presse der freien Welt auf diesen sicherlich auch wieder subversiven Aspekt der kommunistischen Propagandaschau nicht eingegangen und hat alles wieder zurechtgerückt. Als wir dann an die Grenze kamen, hörte es auch gleich wieder auf. Oder etwa nicht? Wie man jetzt hört, haben die streikenden Metallarbeiter, beispielsweise im Bezirk Unterweser, sogenannte Solidaritätsbekundungen aus ganz Europa bekommen. Ob das etwas miteinander zu tun hat? In diesem Zusammenhang fordern wir die Wiedervereinigung der Insel Helgoland mit dem Festland. Das ist ein Rechtsstandpunkt, nicht? Und davon gehen wir nicht ab, und wenn wir die Ostfriesenverbände mobilisieren müssen. Also, wisst ihr, warum die Ostfriesen ohne Kopf begraben werden? Köpfe gehen nach Holland, werden Holzschuhe draus gemacht. Nicht? Ah. Das scheint ja allgemein gefallen zu haben hier. Also, erzähle ich euch den gleichen Witz nochmal in der Fassung von vor 30 Jahren. Da gab es den nämlich schon mal. Da ging der so. Wissen Sie, warum die Juden... Ich wollte ja nur was klar gemacht haben. Ne? Aber schön, ihr habt recht, ich mach's nicht mehr, es ist gemein, das kann man nicht machen. Von so einem Kabarettisten erwartet man, dass er da vorne steht auf seinen beiden linken Beinen. Ne? seine linke Meinung rausrotzt, links aber ehrlich. Das heißt ja aber. Ne? Und dann so eine Falle. Ne? Also ich mach's nicht mehr, es soll nicht mehr vorkommen. Und ich wollte euch ja bloß dazu agitieren, ruhig hinterher mal untereinander so politisch zu diskutieren. Ne? Gibt's? Kann man. Ich habe neulich erst wieder zwei gesehen, die haben so ganz politisch. Der eine war sogar Lehrer. Ja, ich sagte ja, waren, ne? Und liebe Lehramtskandidaten, Sie werden also im Ernstfall geprüft werden, ob Sie entsprechend den Richtlinien zur Beschäftigung von Radikalen im öffentlichen Dienst dazu würdig sind, das schwere Amt des Zeichen- oder Turnlehrers in unserer freiheitlichen Demokratie zu bekleiden. Also, am besten spielen wir das Prüfungsverfahren hier mal ganz realistisch durch, nicht wahr? Damit Sie hinterher auch die richtigen Antworten drauf haben. Die können wir jetzt gemeinsam erarbeiten, nicht? Damit Sie hinterher auch die richtige Meinung haben, nicht? Also auf der richtigen Linie liegen, linientreu sind. Und warum müssen Sie als bundesdeutscher Lehrer linientreu sein? Ne? Weil nur linientreue Lehrer die Gewähr dafür bieten, dass wir nicht so Zustände bekommen wie da drüben, wo nur linientreue Lehrer erwünscht sind. Was ist das nämlich, wenn nur linientreue Lehrer erwünscht sind? Ne? Hat einer unserer führenden Politiker schon gesagt? Das ist totalitär. Und was haben wir dagegen? Ne? Das ist die erste Prüfungsfrage. Was haben wir dagegen? Bei uns ist Demokratie. Ja, da lachen Sie wieder alle hier. Glauben Sie wieder nicht, was? Kann man aber nur glauben. Also, bei uns ist Demokratie. Nun, und was ist denn nun Demokratie? Demokratie ist, wenn ein sozialistischer Lehrer nicht sagen darf, dass er mehr Demokratie möchte, dafür ein nationalsozialistischer Lehrer sagen darf, dass er weniger Demokratie möchte. Was also sind, und das ist die zweite Prüfungsfrage, was sind also sozialistische Lehrer? In der Schule nicht erwünscht. Nun ja, nun haben wir in unserer schönen Demokratie haben wir ja noch mehr schöne Sachen. Zum Beispiel haben wir einen, der heißt Kanzler. Was tut der denn? Hm? Hm? Na, der gibt an. Hm? Und was gibt er an? Den Ton. Hm? Also die richtige Antwort auf diese dritte Prüfungsfrage lautet, der gibt den Ton an. Hm? Und zu welchem Berufe gibt er denn nun den Ton an? Na, damit unsere Großindustrie wächst, blüht und gedeiht. Hm? Wer ist also wichtiger, das ist die vierte Prüfungsfrage, wer ist also wichtiger als der Kanzler im Chor? Der die Interessen der Großindustrie vertritt. Richtig, ja. Also, das ist die vierte Antwort, der die Interessen der Großindustrie vertritt. Nun tut der Kanzler ja noch mehr, nicht? Also sonntags zum Beispiel, wenn er genug regiert hat, nicht? Und die Unternehmer nicht arbeiten lassen, was tut er dann denn? Na, dann denkt er nach. Zum Beispiel über die Zwergschule. Und was ist ein Zwerg? Das könnt ihr alle wissen. Was ist ein Zwerg? Hm? Ein Zwerg ist ein kleiner Mann. Was vertritt der Kanzler also noch? Das ist die fünfte Frage. Die Interessen des kleinen Mannes. Hm? Nun gibt es natürlich auch welche, die stören unseren Kanzler dabei, wenn er immer so nachdenkt. Ne? Wer ist denn das? Hm? Wer ist das? Hm? Ein bisschen Leben in der Bude hier. Hm? Das sind die Komponisten, Kommunisten und so, und Juso. Was tun die denn, die Kommunisten und Jusos, ne? Das wisst ihr doch alle, ne? Was tun die? Die fressen kleine Kinder. Und warum fressen die kleine Kinder? Na, der da? Ne? Warum fressen die kleine Kinder? Kannst ruhig sagen. Ne? Ich will mal was sagen. Mit der Auffassung wirst du bei uns nicht mal Hausmeister. Ja? Also, die fressen kleine Kinder, haben wir schon gehabt. Und warum fressen die? Weil die schmecken. Und naja, und was sind diese Kommunisten und Jusos also? Feinschmecker, was? Das könnt ihr euch so fassen. Nicht? Das, im Ernst, was tun die? Was sind die also, diese Kommunisten und Jusos? Ne? sind nicht gefragt. Das konnte man in Bonn auch schon hören, sind nicht gefragt. Was müssen wir also gegen diese Kommunisten und Users tun? Dagegen müssen wir uns wehren. Das ist die 7. Antwort auf die 7. Prüfungsfrage. Dagegen müssen wir uns wehren. Ja. Und nun schreiten wir also zur 8. Prüfungsfrage und ich habe dazu ein kleines Zitat mitgebracht. Nicht wahr? Ich kann es ja mal eben kurz zitieren. Es handelt sich ja auch um ein Zitat. Nicht? Kleiner Scherz von mir. Nicht? Also, das Zitat lautet: Beamte, deren bisherige politische Betätigung nicht die Gewähr dafür bietet, dass sie jederzeit rückhaltlos für den Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Was ist das? Herrschende Rechtsordnung. Ganz Rechtsordnung. Ne? Und woher stammt das? Aus dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. Reichsgesetzblatt 146. Und warum findet unser Staat, der Gute, der Vater, Staat heute so etwas wieder gut? Ne? Ist nicht Nostalgie, nein. Ne? Das hat ein verantwortlicher Minister sehr genau gesagt. Weil wir nur so die Demokratie verwirklichen können. Das ist also die 8. Antwort auf die 8. Frage. Und damit haben wir das Prüfungsverfahren hier relativ kurz und einfach durchgespielt. Habt hoffentlich alle gut aufgepasst. Ja? Wer kann mir denn nun nochmal die richtigen Antworten in der richtigen Reihenfolge nennen? Ne? Ja? Da habt ihr wieder nicht aufgepasst, ihr Hallodris, was? Na, dann will ich euch ein letztes Mal helfen. Es soll ja nicht an mir liegen, dass ihr alle keine Lehrer werdet. Also, die richtigen Antworten lauten in der richtigen Reihenfolge. Erstens, bei uns ist Demokratie. Zweitens, in der Schule nicht erwünscht. Drittens, der gibt den Ton an. Viertens, der die Interessen der Großindustrie vertritt. Fünftens, die Interessen des kleinen Mannes. Sechstens, sind nicht gefragt. Siebtens, dagegen müssen wir uns wehren. Achtens, weil wir nur so die Demokratie verwirklichen können. Wir haben gelesen, wir haben gehört, Salvador Allende sei tot. Aber das chilenische Volk lebt und die Sache des chilenischen Volkes lebt. Und Salvador Allende war und heute viel mehr noch ist ein Symbol für die Sache des chilenischen Volkes. Man darf also sagen, Allende lebt. Allende lebt. Chile erwachte zum Leben, es wurden die Arbeiter frei. Das machte, es siegte der Dr. Allende, es siegte die Volksfrontpartei. In Volkes Hand die Fabriken, die Bergwerke und Ländereien. Es konnte das Volk schon das Ziel klar blicken, das Ziel sich selbst zu befreien. Venceremos, compañeros, venceremos, wir siegen, Genossen. Und wie die Faschisten auch schäumen, noch lebt Allende. Da bangten die Wall Street-Hyänen, die Reichen um ihren Profit. Und brachten in Chile dem Volk Blut und Tränen, auf Freiheit gibt's keinen Kredit. Sie mordeten unsere Genossen. Sie schlugen die Freiheit kaputt. Sie haben den Dr. Allende erschossen. Doch die Glut bleibt unter dem Schutt. Venceremos, compañeros. Venceremos, wir siegen, Genossen. Und wie die Faschisten auch wüten, es lebt Allende. Das Volk kämpft weiter in Chile. Genossen, es ist unsere Pflicht, dass unser Handeln jetzt solidarisch die Macht der Henker zerbricht. Noch haben die wenigen Reichen die Macht, doch jedem ist klar, sie müssen am Ende den vielen doch weichen, der Unidad Popular. Venceremos, compañeros, venceremos, wir siegen, Genossen. Dann sind die Faschisten am Ende, es lebt Allende.